yeah, yeah. Ja, ich sag Pimpelabam und einen wunderschönen Tag. Hier ist der Kleine mit den schwarzen Haaren, ein Pimp unter Vertrag. Und was geht nach? Nun, für alle, die's nicht wissen, heute wird gepimpt und auf normales Fett geschissen. Ich bin mein Textbuch mit noch breiteren Seiten. Dann kann ich mit meinem gepimpten Stift noch teileres schreiben. Pimp meine raue Fasertapete zum Gebirge, weil ich zum Boden gern ins Wohnzimmer würde. Ich pimpe meinen Namen, nenn mich K on the Rocks. Kauf mir ein bisschen Gras und pimpe meine Dope Box. Ich dreh mein Stick auf links und pimp ihn fresh mit Reefer. Das legt mich und im Blutdruck von 1 auf 0 tiefer. Im Pimpen bin ich Sieger, nur beim Verlieren letzter. Früher pimpte ich mein Fahrrad, heute pimp ich mein Fiesta. Gestern sah ich MTV, wo so ein Rapper Karren pimpte. Ich glaub, das kann ich auch, wenn ich genügend Deppen finde. Die sich auf mein Auto setzen, bis die Stoßen dann verbrechen und mir ein Flatscreen als Heckscheibenersatz bemessen. Ich pimpe meine Stimme und pimpe meinen Tanzstil, auf dass ich mit nem Grinsen alle an die Wand spiel. Es gibt viel zu pimpen, doch wo fang ich nur an? Frauen wollen sitzen, ich pimp mein Schoß an. Haben vier Ladies Platz, gepimpte Erotik, Sunday Style glänzt wie Platin. Oh shit, ich pimpe meinen Stil, bis es alle wissen. Bis mich in jeder Stadt alle Frauen vermissen. Ich quatsch die schönsten Ladies an und sage pimp my ride. Und wenn sie sich schreiben, sag ich, ich hab auch für zwei Zeit. Ich pimp mein Ego und kann alle Frauen abschleppen. Gele mir die Haare und trage Goldketten. Ich pimpe meine Fußbekleidung, goldene Air Force Ones. Bei mir gibt's den Custom Shit vom Fass, nichts bis umsonst. Ich pimp die Autobahn, sogar Schubmann von Le Mans. Tune meine Bässe und pimpe diesen Song. Ich pimp meine Wände doppelt so breit, bis der Nachbar niemals mehr Lärmbelästigung schreit. Pimp mein Parkettboden, bis es eine Halfpipe ist. Und dann zieh ich kurz vorm Schlafen gehen noch ein paar Tricks. Ich pimpe mein TV, denn ich schau gern Big Brother an. Dank MTV, ja komm, läuft's auf Viva stundenlang. Und wenn sie sich wiederholen, die Klingelton Werbespots, pimpt ihr euch und eure Handys mit den Songs von K-Rocks. Legt die Platte auf und lasst den Beat laufen. Ich pimp da mal drüber und alle anderen werden staunen. Gepimpt sind meine Augen und gepimpt sind meine Schuhe. Gepimpt ist auch mein DJ und der Rest von meiner Crew. Ich pimpe mein Geschirr vom Kaffeepot bis zum Sektglas. DJ Expert rockt die Decks und pimpt seine Westtags. Wenn ich auf Toilette bin, dann sitz ich butterweich. Hab die Klobrille gepimpt mit Wolle und kuschelweich. Meine Badewanne, bis ein ganzer Ozean reinpasst. Und dann mach ich einen kleinen Ausflug mit meiner Privatjacht. Ich pimp mir meine Grip und mach ein fettes Penthouse raus. Ist zwar immer noch ein Offside, aber wie ein Traumhaus aus. Dann hau ich fett einen raus, hab mein Bankkonto gepimpt mit einer falschen Überweisung, keiner merkt, dass was nicht stimmt. Wer hat die Pimps rausgelassen? Wir waren es. Ich pimp mit Wachs, damit sich's besser skifahren lässt. Und dann schau ich, was sich auf der Après-Ski machen lässt. Ich pimp mein Alkoholkonsum, gib mir mit Wodka den Rest. Und so pimp ich mich durchs Leben und erhalte stets das Beste. Aus Scheiße mach ich Gold, ja, ich pimp auch deine Reste. Du musst nur feste daran glauben, wenn du gepimpt durchstartest. Du fragst, wer da gepimpt hat, ich sag dir, wir waren es. Wer? Wir waren's. Richtig.